in der Sonne und wir fuhren auf uns ab. Ich weiß doch dein Bikini, unwahrscheinlich knapp. Deine Haut auf meiner Haut total elektrisiert. Kann das schon zu Ende sein? Das macht mich krank! Ich war so verknallt, wie man nur verzerrt sein kann. Doch seit einer Woche komm ich nicht mehr an dich ran. Ich bin für dich Luft, seitdem du einen Typen kennst. Von Wichser mit einer Disco-Fresse. Das macht mich krank! Krank! Das macht mich krank! Das macht mich krank! Ich kann sie nicht vergessen, diese Schweinerei. Das macht mich krank. Ich glaub, ich dreh durch. Ich glaub, ich dreh durch. Oh, ich glaub, ich dreh durch. Ich glaub, ich dreh durch. Ich glaube, ich dreh durch. Ich glaube, ich dreh durch. Dreh durch.